Glauben denn diejenigen, die böse Ränke schmieden, sicher davor zu sein, dass Allah mit ihnen die Erde versinken lässt? Oder dass die Strafe über sie kommt, von wo sie nicht merken,